Ella Davis sitzt wartend im Foyer, als Gilbert hereinkommt. Es graut ihr vor dem bevorstehenden Gespräch, aber sie wird tun, was getan werden muss. Noch schlimmer wäre es, wenn sie Frank mögen würde. Das hat sie erfolglos versucht, aber bis vor kurzem hat sie ihn immerhin respektiert. Auf gewisse Weise tut sie das immer noch. Er widmet sich hingebungsvoll seiner Aufgabe, der Frau, die er als arme Miss Yvonne bezeichnet, Gerechtigkeit zu verschaffen. Es ist nur so, dass er mit seiner Hingabe eine Linie überschritten hat, und in dem Augenblick hat sie sich in etwas anderes verwandelt. Er lächelt ihr zu, wobei er seine erodierten Zähne bleckt, die dringend überkront werden müssten. Das dichte Dreieck seiner Tolle ist in Unordnung, offenbar ist er mit der Hand hindurchgefahren. Vielleicht hat er auch daran gezogen. »Gehen wir in meine sogenannte Suite. Die ist nicht gerade toll, durchs Fenster sieht man nur den Parkplatz, aber sie passt zum Spesenkonto.« Ella folgt ihm. Sie hat keine Ahnung, weshalb er so eine leidenschaftliche Verbindung zu der toten Yvonne Wicker aufgebaut hat. Oder besteht die Verbindung etwa zu Coughlin? Aber sie weiß, dass das Druck auf einen fundamentalen Knacks in seiner Persönlichkeit ausgeübt hat. Was vorher ein haarfeiner Riss war, ist jetzt ein Spalt. Er schließt die Tür auf, sie tritt vor ihm ein, bleibt stehen und sieht sich in dem beengten Wohnzimmer der Suite um. »Was sollen denn die Klappstühle hier?« »Nichts, ich hab nur nichts.« Er geht zu den beiden Stühlen und klappt sie zusammen. Dann verschwindet er im Schlafraum und kommt mit zwei weiteren wieder, die er zu den anderen an die Wand neben dem Fenster lehnt. »Ich muss die ins Business Center zurückbringen. Wollte ich sowieso tun. Willst du eine Limo? In der Minibar gibt's genug davon.« »Nein, danke.« »Geht es um Coughlin? Ist ihm etwas entschlüpft?« »Mit dem habe ich gar nicht gesprochen.« Gilbert runzelt die Stirn. »Ich hab dich doch ausdrücklich gebeten, ihn noch einmal zu befragen, Ella.« Dann hält seine Miene sich auf. »Was, Becky? Die Freundin? Oder deren Tochter? Hat die hört zu, Frank?« »Es ist nicht leicht für mich, dir das zu sagen. Du musst dich aus den Ermittlungen in diesem Fall zurückziehen. Das gleich mal vorweg.« Er sieht sie mit einem schiefen Lächeln an. Offensichtlich hat er keinerlei Ahnung, wovon sie spricht. »Außerdem ist es Zeit für dich, in den Ruhestand zu gehen. Du hast bereits deine 20 Jahre auf dem Buckel. 20 und mehr.« »Ich werde doch nicht. Und du musst dir professionelle Hilfe suchen.« Das schiefe Lächeln ist noch da. »Du redest Unsinn, Ella. Ich gehe nicht in den Ruhestand. Ich denk nicht mal dran. Ich werde etwas ganz anderes tun. Das heißt, wir werden es tun, nämlich Danny Coughlin beim Wickel packen und für den Rest seines Lebens hinter Gitter bringen.« Sie ist verblüfft von seinem Zorn, wird jedoch später denken, dass der schon die ganze Zeit vorhanden war. »Was du tust, macht jede Chance zunichte, ihn vor Gericht zu bringen. Du hast der Plains Truth seinen Namen gesteckt, Frank.« Das Lächeln verblasst. »Wie kommst du denn auf die irrsinnige Idee?« »Das ist nicht irrsinnig, sondern Fakt. Du hast ihn bloßgestellt und dich hast du durch dein Zellen verraten. Am Ende der Nachricht, die du hinterlassen hast, hast du 15 gesagt. Das hatte keinerlei Zusammenhang. Nur wenn man die Zahl der Auswahlmöglichkeiten in der Ansage addiert, von 1 bis 5, da kommt 15 heraus.« Jetzt ist das Lächeln ganz verschwunden.